Kapitel 14. Jeder Versuch des Westens, hier etwas zu ändern, wird fehlschlagen. Und ich möchte das eine hier versichern, diese politische Entscheidung bedeutet eine ungeheure Wende für die Zukunft und ist eine endgültige. Ich glaube, das ganze deutsche Volk wird diese politische Einstellung begrüßen. Russland und Deutschland haben im Weltkrieg gegeneinander gekämpft und waren beide letzten Endes die Leidtragenden. Ein zweites Mal soll und wird das nicht mehr geschehen. Der Nichtangriffs- und Konsultativpakt, der am Tage seiner Unterzeichnung bereits gültig wurde, hat gestern die höchste Ratifikation in Moskau und auch in Berlin erfahren. In Moskau wurde dieser Pakt genauso begrüßt, wie Sie ihn hier begrüßen. Die Rede, die der russische Außenkommissar Molotow hielt, kann ich Wort für Wort unterschreiben. Unsere Ziele, ich bin entschlossen, erstens die Frage Danzig, zweitens die Frage des Korridors zu lösen und drittens dafür zu sorgen, dass im Verhältnis Deutschlands zu Polen eine Wendung eintritt, die ein friedliches Zusammenleben sicherstellt. Ich bin dabei entschlossen, so lange zu kämpfen, bis entweder die derzeitige polnische Regierung dazu geneigt ist, diese Änderung herzustellen, oder bis eine andere polnische Regierung dazu bereit ist. Ich will von den deutschen Grenzen das Element der Unsicherheit, die Atmosphäre ewiger, bürgerkriegähnlicher Zustände entfernen. Ich will dafür sorgen, dass im Osten der Friede an der Grenze kein anderer ist, als wir ihn an unseren anderen Grenzen kennen. Ich will dabei die notwendigen Handlungen so vornehmen, dass sie nicht dem widersprechen, was ich Ihnen hier, meine Herren Abgeordneten, im Reichstag selbst als Vorschläge an die übrige Welt bekannt gab. Das heißt, ich will nicht den Kampf gegen Frauen und Kinder führen. Ich habe meiner Luftwaffe den Auftrag gegeben, sich bei den Angriffen auf militärische Objekte zu beschränken. Wenn aber der Gegner glaubt, daraus einen Freibrief ablesen zu können, seinerseits mit umgekehrten Methoden zu kämpfen, dann wird er eine Antwort erhalten, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Polen hat nun heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch durch reguläre Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. Wer sich selbst von den Regeln einer humanen Kriegsführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich werde diesen Kampf, ganz gleich gegen wen, so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und seine Rechte gewährleistet sind. Über 6 Jahre habe ich nun am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. In dieser Zeit sind über 90 Milliarden für den Aufbau unserer Wehrmacht angewendet worden. Sie ist heute die am besten ausgerüstete der Welt und steht weit über jedem Vergleich mit der des Jahres 1914. Mein Vertrauen auf sie ist anerschütt ehrlich. 284, wenn ich diese Wehrmacht aufrief und wenn ich nun vom deutschen Volk Opfer und, wenn notwendig, alle Opfer fordere, dann habe ich ein Recht dazu, denn auch ich selbst bin heute genauso bereit, wie ich es früher war, jedes persönliche Opfer zu bringen. Ich verlange von keinem deutschen Mann etwas anderes, als was ich selber über 4 Jahre lang bereit war, jederzeit zu tun. Es soll keine Entbehrungen Deutscher geben, die ich nicht selber sofort übernehme. Mein ganzes Leben gehört von jetzt ab erst recht meinem Volke. Ich will jetzt nichts anderes sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Ich habe damit wieder jenen Rock angezogen, der mir selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg, oder ich werde dieses Ende nicht erleben. Sollte mir in diesem Kampf etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger Parteigenosse Göring. Sollte Parteigenosse Göring etwas zustoßen, ist sein Nachfolger Parteigenosse Hess. Sie würden diesen dann als Führer genauso zu blinder Treue und Gehorsam verpflichtet sein wie mir. Für den Fall, dass auch Parteigenosse Hess etwas zustoßen sollte, werde ich durch Gesetz nunmehr den Senat berufen, der dann den würdigsten, das heißt den tapfersten, aus seiner Mitte wählen soll. Als Nationalsozialist und deutscher Soldat gehe ich in diesen Kampf mit einem starken Herzen. Mein ganzes Leben war nichts anderes als ein einziger Kampf für mein Volk, für seine Wiederauferstehung, für Deutschland, und über diesem Kampf stand nur ein Bekenntnis, der Glaube an dieses Volk. Ein Wort habe ich nie kennengelernt, es heißt, Kapitulation. Wenn irgendjemand aber meint, dass wir vielleicht einer schweren Zeit entgegengehen, so möchte ich bitten zu bedenken, dass einst ein Preußenkönig mit einem lächerlich kleinen Staat einer der größten Koalitionen gegenübertrat und in 3 Kämpfen am Ende doch erfolgreich bestand, weil er jenes gläubige, starke Herz besaß, das auch wir in dieser Zeit benötigen. Der Umwelt aber möchte ich versichern, ein November 1918 wird sich niemals mehr in der deutschen Geschichte wiederholen. So wie ich selber bereit bin, jederzeit mein Leben für mein Volk und für Deutschland einzusetzen, so verlange ich dasselbe auch von jedem anderen. Wer aber glaubt, sich diesem nationalen Gebot, sei es direkt oder indirekt, widersetzen zu können, der fällt. Verräter haben nichts mit uns zu tun. Wir alle bekennen uns damit nur zu unserem alten Grundsatz, es ist gänzlich unwichtig, ob wir leben, aber notwendig ist es, dass unser Volk, das Deutschland lebt. Ich erwarte von Ihnen als den Sendboten des Reiches, dass Sie nunmehr auf allen Plätzen, auf die Sie gestellt sind, Ihre Pflicht erfüllen. Sie müssen Name Bannerträger sein des Widerstandes, koste es, was es wolle. Keiner melde mir, dass in seinem Gau, in seinem Kreis oder in seiner Gruppe oder in seiner Zelle die Stimmung einmal schlecht sein könnte. Träger, verantwortliche Träger der Stimmung sind Sie. Ich bin verantwortlich für die Stimmung im deutschen Volk, Sie sind verantwortlich für die Stimmung in Ihren Gauen, in Ihren Kreisen. Keiner hat das Recht, diese Verantwortung abzutreten. Das Opfer, das von uns verlangt wird, ist nicht größer als das Opfer, das zahlreiche Generationen gebracht haben. All die Männer, die vor uns den bittersten und schwersten Weg für Deutschland antreten mussten, haben nichts an 285 Deals geleistet, als was wir auch zu leisten haben. Ihr Opfer war kein billigeres und kein schmerzloseres und damit kein leichteres, als das Opfer sein würde, das uns verlangt wird. Von ich erwarte auch von der deutschen Frau, dass sie sich in eiserner Disziplin vorbildlich in diese große Kampfgemeinschaft einfügt. Die deutsche Jugend aber wird strahlenden Herzens ohnehin erfüllen, was die Nation, der nationalsozialistische Staat, von ihr erwartet und fordert. Wenn wir diese Gemeinschaft bilden, eng verschworen, zu allem entschlossen, niemals gewillt zu kapitulieren, dann wird unser Wille jeder Not Herr werden. Ich schließe mit dem Bekenntnis, das ich einst aussprach, als ich den Kampf die Macht im Reich begann. Damals sagte ich, wenn unser Wille so stark ist, dass keine Not ihn mehr zwingen vermag, dann wird unser Wille unser deutscher Staat auch die Not zerbrechen und besiegen. Deutschland Sieg Heil! Um 1:48 Auszug aus der Rede des Premierministers Chamberlain am 1. September 1939 im Unterhaus, BBB Nummer 105, der Premierminister, Herr Chamberlain, ich habe nicht vor, heute Abend viele Worte zu machen. Die Zeit ist gekommen, wo Handeln nötiger ist als Reden. Vor anderthalb Jahren habe ich in diesem Hause die flehentliche Erwartung ausgesprochen, dass nicht die Verantwortung auf mich fallen möge, unser Land aufzufordern, die entsetzliche Entscheidung für den Krieg anzunehmen. Ich fürchte, ich werde dieser Verantwortung nicht entgehen können. Jedenfalls aber kann ich mir für den Augenblick der Auferlegung einer solchen Bürde keine Umstände wünschen, in denen ich deutlicher als heute spürte, wo meine Pflicht liegt. Kein Mensch kann sagen, dass die Regierung mehr hätte tun können, um zu versuchen, den Weg zu einer ehrenhaften und gerechten Regelung des Streites zwischen Deutschland und Polen offen zu halten. Auch haben wir keine Möglichkeit versäumt, der deutschen Regierung kristallklar zu machen, dass, sofern sie wieder auf der Anwendung von Gewalt beharre, so wie sie sie in der Vergangenheit angewendet hat, wir entschlossen seien, ihr mit Gewalt Widerstand zu leisten. Jetzt, wo alle relevanten Dokumente veröffentlicht werden, stehen wir vor den Schranken der Geschichte im Bewusstsein, dass die Verantwortung für diese schreckliche Katastrophe auf den Schultern eines einzigen Mannes des deutschen Kanzlers liegt, der nicht gezögert hat, die Welt ins Elend zu stürzen, um seinem eigenen sinnlosen Ehrgeiz zu dienen. Ich habe nun die ganze Korrespondenz mit der deutschen Regierung in die Form eines Weißbuches bringen lassen. Ich fürchte, dass infolge technischer Schwierigkeiten erst einige wenige Exemplare verfügbar sind, aber ich erwarte, dass sie noch während der Sitzung in Lieferungen hereinkommen werden. Ich glaube nicht, dass ich im Einzelnen auf diese Dokumente hinweisen muss, die schon der Gestehuchte angehören. Es geht aus ihnen klar hervor, dass unser Ziel immer darin bestanden hat, zu versuchen, im polnisch-deutschen Streit Besprechungen zwischen beiden 286 Ländern selbst auf der Grundlage der Gleichberechtigung herbeizuführen, wobei die schließliche Regelung so hätte sein sollen, dass sie die Unabhängigkeit Polens gewahrt hätte und dass ihre Einhaltung durch internationale Garantien gesichert worden wäre. Gleich am Anfang muss ich sagen, dass von Deutschland der Wortlaut dieser Vorschläge überhaupt nie an Polen übermittelt worden ist. Der Hergang der Sache ist so. Am Dienstag, den 29. August, sagte die deutsche Regierung in Beantwortung einer von uns übersandten Not unter anderem, dass sie unverzüglich Vorschläge für eine für sie selbst annehmbare Lösung ausarbeiten würde, und dass sie, wenn möglich, diese vor der Ankunft des polnischen Unterhändlers der britischen Regierung zur Verfügung stellen werde. Eine Untersuchung des Weißbuches wird ihnen zeigen, dass die deutsche Regie Rang erklärt hatte, sie zähle auf das Eintreffen eines polnischen Bevollmächtigten in Berlin am 30., das heißt am folgenden Tag. Inzwischen haben wir natürlich auf diese Vorschläge gewartet. Am nächsten Abend, als unser Botschafter bei Herrn von Ribbentrop, dem Reichsaußenminister, vorsprach, legte er diesem dringend nahe, er solle, wenn diese Vorschläge bereit seien, denn wir hatten nichts mehr davon gehört, den polnischen Botschafter rufen lassen und ihm die Vorschläge zur Weiterleitung an seine Regierung aushändigen. Darauf erklärte Herr von Ribbentrop, wie unser Botschafter berichtet, in den heftigsten Ausdrücken, dass er niemals den Botschafter bitten werde, ihn zu besuchen. Er ließ durchblicken, dass es anders sein könnte, wenn der polnische Botschafter ihn um eine Besprechung bitten würde. Das Haus wird beachten, dass dies in der Mittwochnacht geschah, von der jetzt, der deutschen Erklärung von gestern Abend nach, behauptet wird, sie sei die letzte Frist gewesen und nunmehr seien Unterhandlungen mit Polen nicht mehr annehmbar. Es ist also klar, dass Deutschland den Anspruch erhebt, Polen als im Unrecht stehende Macht zu behandeln, weil es bis Mittwochnacht nicht auf Besprechungen mit Deutschland eingegangen war über eine Reihe von Vorschlägen, von denen es nie etwas gehört hatte. Und nun wir? In jener Mittwochnacht, von der ich soeben gesprochen habe, zog Herr von Ribbentrop im Gespräch ein längeres Dokument hervor, das er in deutscher Sprache laut mit höchster Geschwindigkeit vorlas. Natürlich bat unser Botschafter nach dieser Vorlesung um ein Exemplar des Dokuments, aber die Antwort lautete, dass es jetzt zu spät sei, da der Vertreter Polens bis Mitternacht nicht in Berlin eingetroffen sei. Und so, Herr Präsident, haben wir nie eine Abschrift dieser Vorschläge erhalten, und zum ersten Mal haben wir sie gestern Nacht im Rundfunk gehört. Nun, Herr Präsident, dies sind die Umstände, unter denen die deutsche Regierung, wie sie sagte, ihre Vorschläge als abgelehnt betrachten muss. Ist es nicht klar, dass Ihre Vorstellung von einer Unterhandlung die war, dass auf beinahe UN-verzügliche Aufforderung ein polnischer Bevollmächtigter nach Berlin gehen sollte, wo andere schon vor ihm gewesen waren, um dort eine Aufstellung von Forderungen entgegenzunehmen, die als Ganzes angenommen oder abgelehnt zu werden waren? Ich äußere keine Meinung über die Bedingungen selbst, denn ich fühle mich nicht dazu veranlasst. Der rechtmäßige Weg nach unserer Auffassung, nach unser aller Auffassung wäre der gewesen, dass diese Vorschläge den Polen 287 vorgelegt worden wären und dass man ihnen Zeit gelassen hätte, sie zu prüfen und zu sagen, ob sie nach ihrer Auffassung jene Lebensinteressen Polens, von denen Deutschland uns vorher versichert hatte, dass es sie respektieren wolle, verletzten oder nicht. Erst gestern Abend hat der polnische Botschafter den Reichsaußenminister, Herrn von Ribbentrop, gesehen. Noch einmal erklärte er ihm das, was die polnische Regierung ja schon öffentlich gesagt hatte, nämlich, dass sie gewillt sei, mit Deutschland über die strittigen Punkte auf der Grundlage der Gleichberechtigung zu verhandeln. Welches war die Antwort der deutschen Regierung? Die Antwort war, dass ohne ein weiteres Wort die deutschen Truppen heute im Morgengrauen die polnische Grenze überschritten und dass sie seither, wie man berichtet, offene Städte bombardieren, ein Parlamentsmitglied, Gas. Unter diesen Umständen gibt es für uns nur einen Weg. Wenn die Antwort auf diese letzte Warnung ungünstig ist, und ich nehme nicht an, dass sie wahrscheinlich anders sein wird, ist seiner Majestät Botschafter angewiesen, seine Pässe zu verlangen. In diesem Fall sind wir bereit. Gestern haben wir weitere Schritte zur Vollendung unserer Verteidigungsvorbereitungen unternommen. Heute Morgen haben wir die totale Mobilmachung der gesamten königlichen Flotte, der Armee und der königlichen Luftwaffe angeordnet. Wir haben auch, im Lande und außerhalb, eine Reihe anderer Maßnahmen ergriffen, von denen das Haus nicht erwarten wird, dass ich sie in allen Einzelheiten schildere. Kurz gesagt stellen Sie die letzten Schritte nach Maßgabe im Voraus vorbereiteter Pläne dar. Es bleibt uns jetzt nur noch übrig, die Zähne zusammenzubeißen und auf einen Kampf, den wir unsererseits ernstlich zu vermeiden bemüht waren, einzugehen mit der Entschlossenheit, ihn bis zum Ende durchzukämpfen. Wir werden in ihn ziehen mit einem klaren Gewissen, mit der Unterstützung der Dominion und des britischen Weltreiches und mit der moralischen Billigung des größeren Teiles der Welt. Wir haben keinen Streit mit dem deutschen Volk, ausgenommen, dass es zulässt, von einer Nazi-Regierung regiert zu werden. Solange diese Regierung existiert und die Methoden verfolgt, die sie im Laufe der letzten beiden Jahre so beharrlich angewandt hat, wird es keinen Frieden in Europa geben. Wir würden bloß von einer Krise in die andere geraten und ein Land nach dem anderen mit Methoden angegriffen sehen, die uns jetzt in ihrer widerlichen Technik vertraut geworden sind. Wir sind entschlossen, dass diese Methoden zu einem Ende kommen müssen. Wenn wir nach diesem Kampf in der Welt wieder das Gesetz des Vertrauens und den Verzicht auf Gewalt errichten, nun, dann werden sogar die uns auferlegten Opfer ihre vollste Rechtfertigung finden. 149 Mitteilung der britischen Regierung vom 31.08.1939 um 21 Uhr von Botschafter Henderson dem Reichsaußenminister überreicht DWB 2 Nummer 472 Euer Exzellenz, im Auftrag des Ministers seiner Majestät für auswärtige Angelegenheiten beehre ich mich, folgende Mitteilung zu machen, 288 in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages hat der deutsche Reichskanzler einen Aufruf an die deutsche Wehrmacht erlassen, aus dem klar hervorging, dass er im Begriff war, Polen anzugreifen. Aus Nachrichten, die zur Kenntnis der Regierung seiner Majestät im Vereinigten Königreich und der französischen Regierung gelangt sind, geht hervor, dass deutsche Truppen die polnische Grenze überschritten haben und dass Angriffe auf polnische Städte im Gange sind. Unter diesen Umständen sind die Regierungen des Vereinigten Königreichs und Frankreichs der Auffassung, dass die deutsche Regierung durch diese ihre Handlung die Voraussetzungen geschaffen hat, nämlich einen aggressiven Gewaltakt gegenüber Polen, der dessen Unabhängigkeit bedroht, welche seitens der Regierungen des Vereinigten Königreichs und Frankreichs die Erfüllung ihrer Verpflichtungen, Polen Beistand zu leisten, erheischen. Ich bin daher beauftragt, Euer Exzellenz mitzuteilen, dass die Regierung seiner Majestät im Vereinigten Königreich ohne Zögern ihre Verpflichtungen gegenüber Polen erfüllen wird, wenn nicht die deutsche Regierung des Vereinigten Königreichs befriedigende Zusicherungen dahingehend abzugeben, dass die deutsche Regierung jegliche Angriffshandlungen gegen Polen eingestellt hat und bereit ist, ihre Truppen unverzüglich aus polnischem Gebiet zurückzuziehen. Ich benutze diese Gelegenheit, und so weiter Neville Henderson 150 Adolf Hitlers Brief an Mussolini vom 1. September 1939 aus IMTBD. XXV 2S 545F an den italienischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini Rom. Auch der letzte Vermittlungsversuch Englands ist gescheitert. Ich erklärte mich noch einmal bereit, das Problem zwischen Deutschland und Polen auf dem Verhandlungsweg zu lösen. Ich habe zwei Tage lang vergeblich auf einen polnischen Unterhändler gewartet. Dafür wurde erster, die polnische Generalmobilmachung ausgesprochen und zweiter, eine Reihe weiterer unerträglicher Terrorakte begangen. Allein in dieser Nacht fanden wieder 7 Fälle von Grenzverletzungen statt, darunter 3 schwerster Art. Ich habe mich unter diesen Umständen, nachdem ich Polen immer wieder vor einer Fortsetzung solcher Akte gewarnt habe, nunmehr entschlossen, Gewalt gegen Gewalt zu setzen. Ich werde diesen Kampf, was immer auch kommen mag, mit dem ganzen Fanatismus, dessen ich und das deutsche Volk fähig sind, bestehen. Ich danke Ihnen, Duchai, für alle Ihre Bemühungen. Ich danke Ihnen besonders auch für Ihre Angebote zur Vermittlung. Allein ich stand diesen Versuchen von vornherein deshalb skeptisch gegenüber, weil ja die polnische Regierung, wenn sie nur die geringste Absicht gehabt hätte, die Frage freundschaftlich zu lösen, dies jederzeit hätte tun können. Sie lehnte aber jede wirkliche Verständigung auch nur anzubahnen ab, bei der, wie die Dinge lagen, Konzessionen ihrerseits stattfinden mussten. Denn letzten Endes hat nicht Deutschland Polen etwas weggenommen, sondern Polen Deutschland, und umgekehrt sind nicht die Polen in Deutschland misshandelt worden, sondern die Deutschen in Polen. Ich wollte deshalb Sie, Duchai, nicht 289 der Gefahr aussetzen, eine Vermittlerrolle zu übernehmen, die angesichts der intransigenten Haltung der polnischen Regierung doch aller Wahrscheinlichkeit nach vergeblich gewesen wäre. Was immer nun auch kommen mag, das nationalsozialistische Deutschland wird so oder so dafür sorgen, dass auch an seiner Ostgrenze jener Zustand der Befriedigung und Ruhe eintritt, den wir an allen unseren anderen Grenzen glücklicherweise besitzen. Adolf Hitler. 151 Protokoll von Herrn Harvey, vor Registern Office, vom 2. September 1939 über die Telefongespräche zwischen dem Grafen Czarnöl und Lord Halifax, 2:30 aus DBFP 7 Nummer 710. Graf Czarnöl läutete Lord Halifax um 2:30 nachmittags an, um zu sagen, dass die italienische Regierung die Deutsche informiert habe, dass sie es immer noch für möglich halte, eine Konferenz mit Frankreich, Großbritannien und Polen zu berufen, dass sie aber erst wissen müsse, ob Deutschland gewillt wäre, dies anzunehmen. Die italienische Regierung hätte die Deutsche nicht gedrängt, sondern nur von ihrer Absicht informiert. Sir Lorraine kam dann ans Telefon und sagte, dass die italienische Regierung ihren Botschafter in Berlin heute Morgen angewiesen hätte, Ribbentrop rein zur Information und nicht als Vorschlag zu sagen, dass, wenn Hitler die Feindseligkeiten einstellen und im Prinzip einer Konferenz zustimmen würde in der von dem Duchai vorgeschlagenen Richtung, die italienische Regierung glaubte, dass Großbritannien und Frankreich imstande sein würden, auch Polen dahin zu bringen. Der italienische Botschafter hatte nun berichtet, dass Ribbentrop gesagt hätte, dass der Führer Notiz genommen hätte von der Botschaft, dass er nicht dagegen wäre, es in Betracht zu ziehen, dass er sich aber zwei Noten gegenüber sähe, einer englischen und einer französischen von gestern Abend, deren Charakter ihm nicht klar wäre. Wenn ihr Charakter der eines Ultimatums wäre, würde der Führer keinen Vorschlag in Erwägung ziehen und würde naturgemäß die britische und französische Not in einem freimütigen negativen Sinn beantworten. Mit Ribbentrops Einwilligung ging der italienische Botschafter unverzüglich, Sir Neville Henderson aufzusuchen, der ihn ermächtigte zu erklären, dass die britische Not von gestern Abend nicht den Charakter eines Ultimatums habe. Herr Eterlikel hatte Ribbentrop demgemäß informiert, aber der Letztere wünschte dies durch Rom bestätigt zu haben und ferner zu wissen, ob Deutschland Zeit haben würde, den Vorschlag des Duchai zu erwägen, zum Beispiel bis übermorgen Mittag. Sir Lorraine las über das Telefon ein weiteres Telegramm vom italienischen Botschafter in Berlin vor mit folgendem Inhalt: Ich wünsche klarzumachen, dass der Führer sich bereit machte, heute Morgen eine Antwort auf die britisch-französische Not von gestern zu senden, dass er es aber nicht getan habe und nicht tue hinsichtlich des Empfanges von den Versicherungen, die in meinem vorhergehenden Telegramm vorgeschlagen sind. 290 Graf Czarnöl forderte dann Sir Lorraine auf, SMR wissen zu lassen, dass er vor ein paar Minuten mit Herrn Barnett telefoniert hätte, wobei er die Situation in derselben Weise erklärte und gefragt hatte, was die Antwort der französischen Regierung wäre auf die zwei Punkte Ribbentrops. Herr Barnett sagte, dass die Antwort der französischen Regierung auf beide Punkte bejahend sei. Graf Czarnöl wünschte Lord Halifax klarzumachen, dass eine Konferenz nach Ansicht der italienischen Regierung nur einberufen werden könnte, wenn es einen unverzüglichen Waffenstillstand gäbe. Lord Halifax sagte, dass er sofort mit dem Premierminister sprechen wollte im Hinblick auf die Feststellung, die gerade im Parlament gemacht werden sollte. Er meinte jedoch, dass die Reaktion von SMR sein würde, dass der erste Schritt sein müsse die Zurückziehung der deutschen Truppen vom polnischen Boden. Obwohl er persönlich spreche, fühle er, dass das Urteil des britischen Kabinetts sein würde. Sir Lorraine gab das weiter an Graf Czarnöl, der dann sagte, er fürchte, dass dies unmöglich sein würde, dass aber ein Waffenstillstand mit einer Konferenz am folgenden Tag das Maximum sei, das die italienische Regierung in Berlin durchsetzen könnte. Lord Halifax sagte, dass er später am Nachmittag anläuten wollte. Graf Czarnöl sagte, dass er auf die französische Antwort von Herrn Daladier warte. Graf Czarnöl sagte wieder, dass er es nicht für möglich halte, die Zurückziehung der deutschen Truppen zu erreichen und Lord Halifax sagte, dass es für uns sehr schwer sein würde, eine Konferenz zu erwägen mit deutschen Truppen auf polnischem Boden. 152 Erklärung der französischen Regierung, in der Kammer verlesen durch den Ministerpräsidenten Daladier, im Senat durch den Vizepräsidenten Chautemps. Am 2. September um 15 Uhr, gekürzt, FGB Nummer 356. Meine Herren, die Regierung hat gestern die Generalmobilmachung angeordnet. Die ganze Nation folgt ihrem Ruf in ernster und ruhiger Entschlossenheit. Die jungen Leute haben sich bei ihren Regimentern gestellt. Sie schützen jetzt unsere Grenzen. Das Beispiel von Mut und Würde, das sie der Welt eben geben, muss auch unsere Debatten beherrschen. Beifall. Sie haben im begeisterten Schwung nationaler Brüderlichkeit alles sie gestern noch Trennende vergessen. Sie kennen keinen anderen Dienst mehr, als den an Frankreich. Wenn wir den dankbaren Gruß der Nation an Sie richten, wollen wir uns geloben, uns Ihrer würdig zu erweisen. Allgemeiner lebhafter Beifall. Die Regierung hat somit Frankreich instand gesetzt, gemäß seinem Lebensinteresse und unserer Ehre zu handeln. Sie hat nun die Pflicht, den wirklichen Tatbestand voll und ganz, offen und klar auseinanderzusetzen. Schon seit einigen Tagen war der Friede in Gefahr. Die deutschen Forderungen an Polen drohten einen Konflikt heraufzubeschwören. In kurzem werde ich Ihnen 291 vor Augen führen, wie, vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte, alle friedlichen Mächte der Welt, die materiellen wie die moralischen Kräfte, sich während der letzten Tage und Nächte miteinander vereinigt haben, um den Weltfriede zu retten. Aber während wir noch hoffen dürften, dass alle diese stets erneuerten Bemühungen von Erfolg gekrönt sein würden, hat Deutschland sie plötzlich zunichte gemacht. Im Verlauf des 31. August erreichte die Krise ihren Höhepunkt. Als Deutschland endlich England wissen ließ, dass es, was es mir übrigens abgeschlagen hatte, direkte Verhandlungen mit Polen aufzunehmen bereit sei, versuchte Polen umgehend, trotz der fürchterlichen, durch die plötzliche militärische Besetzung der Slowakei durch deutsche Truppen hervorgerufene Bedrohung, zu dieser friedlichen Methode seine Zuflucht zu nehmen. Lebhafter Beifall auf allen Bänken. Um 1 Uhr nachmittags suchte der polnische Botschafter in Deutschland, Herr Lipski, um eine Audienz bei Herrn von Ribbentrop nach. Der Friede schien gerettet. Aber der Reichsaußenminister erklärte sich erst um 19.45 Uhr, also 8 Stunden später, dazu bereit, Herrn Lipski zu empfangen. Obgleich dieser die Zustimmung seiner Regierung zu direkten Besprechungen überbrachte, weigerte sich der deutsche Minister, dem polnischen Botschafter die deutschen Forderungen mitzuteilen, unter dem Vorwand, dass der polnische Botschafter keine Vollmacht habe, sie sofort anzunehmen oder abzulehnen. Unruhe. Um 21 Uhr gaben der deutsche Rundfunk Art und Umfang dieser Forderungen bekannt und fügten hinzu, dass Polen sie abgewiesen habe. Das ist eine Lüge. Lebhafter Beifall zur Linken, äußersten Linken, in der Mitte und zur Rechten. Das ist eine Lüge, denn Polen kannte sie nicht einmal. Neuer Beifall. Und im Morgengrauen des 1. September gab der Führer seinen Truppen den Befehl zum Angriff. Niemals gab es einen offenkundigeren und ungerechteren Angriff. Niemals auch wurden mehr Lüge und mehr Zynismus aufgeboten, um einen solchen zu rechtfertigen. Allgemeiner Beifall. So wurde der Krieg entfesselt, während sich die bedeutendsten Kräfte, die geachtetsten und gleichzeitig uneigennützigsten Mächte in den Dienst des Friedens gestellt hatten, während sich die ganze Welt zusammengetan hatte, um beide Parteien dazu zu bewegen, in direkte Verhandlungen zu treten, um den sie trennen den Streit mit friedlichen Mitteln aus der Welt zu schaffen. Das Haupt der Christenheit erhob die Stimme der Vernunft und der Brüderlichkeit, Präsident Roosevelt sandte ergreifende Botschaften und schlug allen Ländern eine allgemeine Konferenz vor, die neutralen Länder hatten sich lebhaft dafür eingesetzt und ihre unparteiischen, guten Dienste angeboten. Muss ich es aussprechen, dass alle diese Aufrufe bei der französischen Regierung auf sofortige und völlig zustimmende Aufnahme gestoßen sind? Beifall. Ich selbst, meine Herren, wenn es mir erlaubt ist, von mir zu sprechen, erachte ich es als meine Pflicht als Franzose, direkt beim Reichskanzler Hitler vorstellig zu werden. Der Chef der deutschen Regierung ließ mich am 25. August durch unseren Botschafter in Berlin, Herrn Colundre, wissen, dass er es bedauere, dass aus Anlass eines bewaffneten Konflikts zwischen Deutschland und Polen, deutsches und französisches Blut vergossen werden könnte. Ich ließ dem Führer sofort einen, nur von 292 dem Wunsch unverzüglich den gefährdeten Weltfriede zu retten, getragenen positiven Vorschlag übermitteln. Lebhafter Beifall zur Linken, zur äußersten Linken, in der Mitte und zur Rechten. Ich glaube, Sie hatten bereits Gelegenheit, diese Dokumente zu lesen. Sie kennen die Antwort, die mir zuteil wurde. Ich will mich nicht dabei aufhalten. Aber wir haben uns durch den Misserfolg dieses Schrittes nicht abschrecken lassen, und wir haben noch einmal den Versuch, den Herr Chamberlain mit großer Hartnäckigkeit unternahm, unterstützt. Langanhaltender, lebhafter Beifall auf denselben Bänken. Die zwischen London und Berlin ausgetauschten Schriftstücke sind veröffentlicht worden. Auf der einen Seite sehen Sie die unparteiische und stetige Loyalität, auf der anderen Verlegenheit, Ausflüchte und Ausreden. Ich freue mich, zu dieser Stunde den edlen Bemühungen der italienischen Regierung meine Huldigang darbringen zu können. Beifall. Noch im Verlauf des gestrigen Tages bemühten wir uns, alle die guten Willens waren zu vereinigen, um wenigstens die Feindseligkeiten zum Stillstand zu bringen, um Blutvergießen zu verhüten, und um zu erreichen, dass anstelle der Gewaltanwendung die Methoden einer Vergleichs- und Schiedsgerichtsordnung treten mögen. Lebhafter Beifall. Meine Herren, wenn diese Bemühungen um den Frieden bis jetzt vergeblich waren, und wenn sie es auch weiterhin bleiben, so haben sie wenigstens das Verdienst, die Verantwortlichen zu brandmarken. Sie sichern Polen, dem Opfer, den tatkräftigen Beistand und die moralische Solidarität aller freien Völker und Menschen aller Länder. Was wir vor Beginn dieses Krieges getan haben, sind wir bereit zu wiederholen. Wenn neue Schritte zwecks Verständigung unternommen werden sollten, so sind wir noch immer bereit, uns ihnen anzuschließen. Allgemeiner lebhafter Beifall zur äußersten Linken, zur Linken, in der Mitte und zur Rechten erheben sich die Herren Abgeordneten von den Bänken und klatschen erneut Beifall. Wenn der Kampf aufhören sollte, wenn der Angreifer sich auf seine Grenze zurückzöge, wenn noch eine freie Verhandlung eingeleitet werden könnte, glauben Sie mir, meine Herren, die französische Regierung würde keine Anstrengungen scheuen, um wenn möglich heute noch zum Erfolg einer solchen im Interesse des Weltfriedens beizutragen. Andauernder lebhafter Beifall. Aber die Zeit drängt, Frankreich und England können der Vernichtung eines befreundeten Volkes, neuer Beifall, nicht tatenlos zusehen, die neue, gewaltsame, diesmal gegen England und gegen Frankreich gerichtete Unternehmungen voraussehen ließe. Beifall. Handelt es sich wirklich einfach nur um den deutsch-polnischen Konflikt? Nein, meine Herren, es handelt sich um einen neuen Schritt der Hitler-Diktatur auf dem Wege zur Beherrschung Europas und der Welt. Allgemeiner lebhafter Beifall. Wie könnte man vergessen, dass die deutsche Forderung auf Abtreten polnischen Gebiets schon längst auf der Karte von Großdeutschland eingezeichnet war und dass sie nur während einiger Jahre getarnt wurde, um andere Eroberungen zu erleichtern? Solange das deutsch-polnische Abkommen, das kaum einige Jahre alt ist, für Deutschland nutzbringend war, wurde es von Deutschland gehalten, an dem Tage aber, als es sich in ein Hindernis gegen seine Hegemoniebestrebungen ver 293 wandelte, zögerte Deutschland nicht, es zu kündigen. Beifall. Heute spiegelt man uns vor, wenn erst einmal die deutschen Forderungen gegenüber Polen befriedigt seien, würde Deutschland sich gegenüber der ganzen Welt verpflichten, auf 10 Jahre, auf 20 Jahre, auf 25 Jahre, auf alle Ewigkeit den Frieden wiederherzustellen oder zu achten. Leider kennen wir dieses Gerede schon. Lebhafter Beifall auf einer sehr großen Zahl von Bänken. Polen wurde das Ziel des ungerechtesten und brutalsten aller Angriffe. Die Nationen, die seine Unabhängigkeit garantierten, sind verpflichtet, zu seiner Verteidigung einzuschreiten. Großbritannien und Frankreich sind keine Mächte, die ihre Unterschrift verleugnen, oder die daran denken könnten, sie zu verleugnen. Andauernder lebhafter Beifall zur äußersten Linken, zur Linken, in der Mitte und zur Rechten. Meine Herren, es geht daher nicht nur um die Ehre unseres Landes, es geht auch um den Schutz unserer Lebensinteressen. Denn ein Frankreich, das diesen Angriff zuließe, wäre bald ein verachtetes, ein alleinstehendes, ein in Misskredit geratenes Frankreich, ohne Verbündete und ohne Rüdesicht, und zweifeln Sie nicht daran, sehr rasch wären wir selbst einem furchtbaren Überfall ausgesetzt. Beifall. Ich richte an das französische Volk und an alle anderen Völker die Frage, welcher Wert ist der noch im Augenblick des Angriffs gegen Polen erneuerten Garantie UN-Syrien-Ostgrenze, unseres Elsass, lebhafter Beifall, unseres Lothringen, lebhafter Beifall, beizumessen, nach dem Bruch der nacheinander Österreich, der Tschechoslowakei und Polen gegebenen Garantien. Nach dem Machtzuwachs, den sie ihren Eroberungen gen verdanken würden, unendlich bereichert durch die Europa abgejagte Beute, Herren über unerschöpfliche Naturreichtümer, würden sich die Angreifer bald mit allen ihren Kräften auf Frankreich stürzen. Beifall. Wir würden um den Preis unserer Ehre nur einen unsicheren, widerrufbaren Frieden erkaufen, und, wenn wir morgen nach Verlust der Achtung unserer Verbündeten und der anderen Völker zu kämpfen hätten, so würden wir nur noch ein klägliches, von vornherein zur Niederlage und zur Knechtschaft verurteiltes Volk sein. Allgemeiner lebhafter Beifall. Ich bin sicher, dass nicht ein einziger Franzose am heutigen Tage derartige Gedanken hegt. Aber, meine Herren, ich weiß auch, dass es hart ist für diejenigen, die ihr ganzes Leben der Verteidigung des Friedens gewidmet haben, und die immer noch von seinem Ideal beseelt sind, nun selbst mit Gewalt auf die Unternehmungen der Gewalttätigkeit zu antworten. Erinnerung an meine Herren, Sie, die wissen, wie die Franzosen denken, Sie, die gestern noch mitten unter ihnen in unseren Provinzstädten und auf dem Lande weilten, Sie, die sie ausrücken sahen, Sie werden mich nicht lügen strafen, wenn ich hier die Ehren sie heraufbeschwöre. Es sind friedliebende Menschen, aber sie sind zu allen Opfern bereit, um die Würde und die Freiheit ihres Vaterlandes zu verteidigen. 294 Wenn sie unserem Ruf ohne Zaudern, ohne Murren, ohne Schwäche folgten, so deshalb, weil sie alle im Grunde ihres Herzens fühlen, dass es, was man auch behaupten mag, in Wirklichkeit um den Bestand Frankreichs geht, das selbst in Gefahr schwebt. Lebhafter allgemeiner Beifall. Sie wissen besser als irgendjemand, dass keine Regierung, kein Mensch Frankreich mobilisieren könnte, um es in ein Abenteuer zu stürzen. Kein Franzose würde aufstehen, um in fremdes Gebiet einzufallen. Langanhaltender Beifall auf allen Bänken. Ihr Heldenmut ist der des Verteidigers und nicht der des Eroberers. Wenn Frankreich aufsteht, so nur deshalb, weil es überzeugt ist, bedroht zu sein. Es ist unsere Pflicht, Schluss zu machen mit den Unternehmungen des Angriffs und der Gewaltsamkeit. Durch eine friedliche Lösung, falls dies noch möglich wäre, und bis zuletzt werden wir in dieser Hinsicht nichts unversucht lassen, allgemeiner Beifall, durch Gebrauch unserer Kraft, wenn jedes moralische Empfinden, zugleich mit jedem Schimmer von Vernunft, bei den Angreifern verschwunden sein sollte. Neuer Beifall. Wenn wir unsere Verpflichtungen nicht einhielten, wenn wir es zuließen, dass Deutschland Polen zerschmettert, was könnten wir in einigen Monaten, vielleicht in einigen Wochen Frankreich sagen, wenn es hieße, sich erneut gegen den Angriff zu erheben? Dann würden uns unsere mutigen Soldaten fragen, was wir mit unseren Freunden gemacht haben. Sie würden sich unter der furchtbarsten Bedrohung verlassen fühlen, und vielleicht auf immer das Vertrauen, das sie heute beseelt, verlieren. Frankreich erhebt sich nur dann mit solchem Schwung, wenn es die Gewissheit hat, für sein Leben und für seine Unabhängigkeit zu kämpfen. Meine Herren, heute befiehlt Frankreich. Wiederholter lebhafter Beifall, auf allen Bänken. Die Abgeordneten zur Linken, zur äußersten Linken, in der Mitte und zur Rechten erheben sich von den Sitzen und klatschen langanhaltend Beifall. 153 Protokoll von Sir Akadagan über die Telefonunterhaltung zwischen Lord Halifax und Herrn Barnett am 2. September 1939 4 Uhr nachmittags aus DBFP 7 Nummer 716. Herr Barnett sagte, dass er gerade ans Telefon gerufen wäre von Graf Charneux, der den britischen und französischen Botschafter in Rom gesehen hatte. Graf Charneux meinte, dass die von Herrn Mussolini vorgeschlagene Konferenz möglich sein könnte mit Polen eingeschlossen. Aber er hätte zwei Fragen zu stellen: War die am vorhergehenden Abend in Berlin abgegebene Not von der Natur eines Ultimatums? Darauf hatte Herr Barnett erwidert, dass sie es nicht wäre. Zweitens hatte Graf Charneux gefragt, ob es möglich sein würde, bis morgen Mittag auf die deutsche Antwort auf die Eisenot zu warten. Zu diesem Punkt hatte Herr Barnett gesagt, dass er die Angelegenheit mit Herrn Daladier besprechen müsse. Er hatte dies gesagt, um Zeit zu gewinnen und sich mit SMR zu besprechen. Er hatte das Gespräch mit Graf 295 Charneux beendet, indem er sagte, dass er ihn hinsichtlich seiner zweiten Frage in etwa einer halben Stunde wieder anrufen würde. Lord Halifax erwiderte, dass SMR diese Frage einer Konferenz erwäge, da Graf Charneux London angerufen und dieselbe Mitteilung gemacht habe. SMR wäre aber noch nicht in der Lage, ihre Ansicht festzulegen, hoffe aber, eine sehr frühe Antwort zu geben. Graf Charneux hatte gesagt, dass er glaubte, dass eine Konferenz möglich sein könnte auf der Basis eines unverzüglichen Waffenstillstandes mit Eröffnung der Konferenz unmittelbar danach. Lord Halifax hatte ihm gesagt, dass es seine persönliche Ansicht sei, dass die Entscheidung SMR sein würde, dass das erste wesentliche Erfordernis die Zurückziehung der deutschen Truppen auf polnischem Gebiet sein müsse. Es wäre sehr schwierig, sich eine Konferenz vorzustellen, während deutsche Truppen auf polnischem Boden blieben. Graf Charneux hatte gedacht, dass Hitler es unmöglich finden würde, diese Bedingungen gehen anzunehmen und dass das Maximum, dem er zustimmen könnte, ein Waffenstillstand mit einer Konferenz unmittelbar danach sein würde. Lord Halifax sagte, dass SMR froh sein würde, die Ansicht der französischen Regierung über diesen Konferenzvorschlag zu erfahren. Herr Barnett meinte, dass es wahrscheinlich wahr sei, dass Hitler die Bedingung des Rückzuges nicht würde annehmen können, obwohl dies offensichtlich wünschenswert sei. Er dächte, dass eine Konferenz erwogen würde, vorausgesetzt, dass Polen dabei vertreten wäre. Das wäre der wirkliche wesentliche Punkt, und er hätte das Graf Charneux nahegelegt. Er bemerkte, dass die Art, in der wir den Vorschlag einer Konferenz behandelten, von großer Wichtigkeit sei vom Gesichtspunkt der öffentlichen Meinung in unseren Ländern. Wenn wir uns zum Krieg einschiften, müssen wir das Äußerste tun, die öffentliche Meinung zu überzeugen, dass wir alles innerhalb der Vernunft getan hätten, den Frieden zu erhalten. Lord Halifax sagte, dass er sobald wie möglich die Frage beantworten würde, ob die Antwort der deutschen Regierung bis morgen Mittag verzögert werden könnte, und er würde auch Herrn Barnett die endgültigen und definitiven Ansichten der britischen Regierung auf die Frage der Konferenz übergeben. Herr Barnett erhob dann die Frage, die er schon an seiner Majestät Botschafter in Paris gestellt hatte, ob SMR zustimmen würde, dass das eventuelle Ultimatum eine Zeitbegrenzung von 48 Stunden enthalten sollte. Lord Halifax erwiderte, dass uns dieser Vorschlag gerade erst vorgelegt worden sei und unverzüglich erwogen würde. Zusammenfassend sagte er, dass es wesentlich wäre, die Ansichten SMR und der französischen Regierung in drei Punkte abzustimmen. Erster: Herr Hitlers Forderung, dass wir bis morgen Mittag auf seine Antwort warten sollten. Zweiter: die Haltung, die in Bezug auf den Vorschlag der Konferenz einzunehmen ist. Dritter: die Zeitbegrenzung, die in das Ultimatum einzufügen ist. 296154 Bericht des Foreign Office über eine telefonische Unterredung zwischen Sir Akadagan und Außenminister Barnett am 2. September 1939 etwa 17 Uhr aus DBFP 7 Nummer 718. Sir Alexander Akadagan hatte eine telefonische Unterredung mit Herrn Barnett nach der Kabinettssitzung ungefähr 5 Uhr heute Nachmittag. Sir Akadagan sagte, dass da drei Fragen wären. Erster: die Frage der Zeitgrenze, die Herrn Hitler angeboten werden sollte. Zweiter: die Frage der britischen Haltung auf Mussolinis Vorschlag einer Konferenz nach einem Waffenstillstand. Dritter: ob der Rückzug der deutschen Truppen vom polnischen Boden als Vorauserfordernis unserer Zustimmung zu irgendeiner Konferenz angesehen werden sollte. Die Haltung der britischen Regierung gegenüber einer Konferenz war, dass, wenn die deutsche Regierung einwilligte in die Zurückziehung ihrer Truppen vom polnischen Boden, die britische Regierung einverstanden wäre mit polnisch-deutschen Unterhandlungen, dass aber, wenn die unterhandelnden Parteien die Teilnahme anderer Mächte wünschten, die britische Regierung keine Einwendungen haben würde. Zur Frage eines Ultimatums mit einer Zeitbegrenzung für die Zurückziehung der Truppen war die Haltung der britischen Regierung die, dass, wenn Herr Hitler nicht einwilligte, seine Truppen heute gegen Mitternacht zurückzuziehen, die britische Regierung dann ihre Garantie gegenüber Polen erfüllen müsste. Herr Barnett warf hier ein, dass in der Konferenzfrage die französische Regierung eine günstige Antwort vorgestern gegeben hatte unter der Bedingung, dass Polen auf der Konferenz vertreten wäre. Seitdem hatte die deutsche Invasion Polens stattgefunden. Im Hinblick auf diesen Umstand ist das französische Kabinett im Begriff zu überlegen, ob es die Zurückziehung deutscher Truppen als eine notwendige Bedingung seiner Zustimmung zu einer Konferenz betrachtet. Was die Noten angeht, die Hitler von dem britischen und französischen Botschafter übergeben werden sollen zu dem Thema der Zeitgrenze, war die französische Haltung, dass die notwendige Zeitgrenze vor dem Eintritt in Feindseligkeiten 48 Stunden wäre. Sir Cadogan fragte, ob dies die Ansicht der französischen Regierung wäre. Herr Barnett erwiderte, sicher. Er sagte, dass es unmöglich wäre, dem französischen Botschafter Instruktionen zu einem Mitternachtsultimatum zu geben. Sir Cadogan nahm Notiz von dieser Feststellung und fügte hinzu, dass die britische Regierung die französische Entscheidung über diese Frage abwartete. Er fügte hinzu, dass es die Absicht der britischen Regierung wäre, wenn Hitler nicht um Mitternacht geantwortet hätte, unsere Verpflichtungen zu erfüllen. Hier folgte eine kurze Stelle von Herrn Barnett, die ich der Protokollant nicht erfasste. Herr Bonner forderte die britische Regierung auf, die Folgen der Erwägung zu überlegen, dass, wenn sie auf dem Mitternachtsultimatum bestände, sie eine schwere Verantwortung gegenüber Frankreich auf sich laden würde, weil die französische Evakuierung unvollständig sei und weitere zwei Tage erforderte. Sir Cadogan 297 fragte, wann das französische Kabinett seine Entschließung über die Zeitgrenze erreichen würde. Herr Barnett sagte, gegen 21 Uhr. Sir Cadogan fragte, ob die Polen Vorstellungen wegen Hilfe von Frankreich gemacht hätten unter der Begründung, dass dort eine große Schlacht wäre. Herr Barnett sagte, noch nicht. Sir Cadogan sagte, dass Herr Rakczynski von seinem Kollegen in Paris Instruktionen erhalten hätte, diese Vorstellungen zu machen. Herr Barnett sagte, dass er London anrufen würde, wenn der polnische Gesandte in Paris Vorstellungen machte. Sir Cadogan fragte an, ob 21 Uhr die früheste Zeit wäre, die französische Entscheidung zu erwarten. Herr Barnett sagte, vielleicht 20 Uhr 155 Protokoll des Telefongespräches, das Lord Halifax am 2. September 1939 um 18.38 Uhr mit dem Grafen Charnel führte aus DBFPBD. WN Nummer 728 Lord Halifax rief heute Nachmittag um 18.38 Uhr Graf Charnel an und begann, indem er sagte, dass er bedauerte, dass er ihn nicht früher hätte anrufen können. Er wäre nun in der Lage, etwas über den Vorschlag zu sagen, der heute Morgen gemacht worden ist, den er mit dem Premierminister und der Regierung diskutiert hätte. Lord Halifax sagte, dass er sich verpflichtet fühle, unsere Stellungnahme ganz klar festzustellen, nämlich, dass der Rückzug der deutschen Truppen aus Polen eine wesentliche Bedingung einer solchen Konferenz wäre. Wir könnten einer solchen Konferenz nicht zustimmen, solange wie irgendwelche deutschen Truppen auf polnischem Gebiet wären. Graf Czarnecki sagte, dass er nicht glaubte, dass Herr Hitler diese Bedingung annehmen würde. Der Staatssekretär drängte ihn, sein Bestes zu versuchen. Wenn er dies zustande bringen könnte, würde es möglich sein, zur ursprünglichen Basis der Verhandlungen zurückkehren. Es sollten jedoch nicht nur die deutschen Truppen aus Polen zurückgezogen werden, sondern wir könnten auch nicht den Status anerkennen, der Danzig aufgezwungen worden wäre. Danzig müsse zurückkehren zum Status quo, wie er vor zwei oder drei Tagen war. Das wäre eine wesentliche Bedingung. Graf Czarnecki wiederholte, dass er nicht glaubte, dass Herr Hitler dies annehmen würde. Es gäbe noch einen weiteren Punkt, fuhr Lord Halifax fort. Herr von Ribbentrop hätte gefragt, ob unsere letzte Mitteilung als ein Ultimatum betrachtet werden solle. Unser Botschafter hätte die richtige Antwort gegeben, als er sagte, dass es nicht ein Ultimatum wäre, sondern eher eine Warnung. Ganzen Herr Hitler hätte auch eine Frage gestellt hinsichtlich der Zeit, die zur Erörterung des Konferenzvorschlages zur Verfügung stünde. Könnte es bis morgen Mittag sein? Wir diskutieren noch mit den Franzosen über diese Frage und wären noch nicht in der Lage, darauf eine klare Antwort zu geben. An dieser Stelle wiederholte Graf Czarnecki wieder, dass er dächte, die Bedingung des Rückzuges der Truppen würde den Plan für Hitler unmöglich machen. Zusammenfassend sagte der Außenminister, Halifax, dass wir eine Erklärung im Parlament machen würden. Der Premierminister beabsichtigte die Tatsache zu erwähnen, dass die italienisch-Reg einen 298-Konferenzvorschlag allen Parteien unterbreitet hätte. Wir würden dann zu diesem Vorschlag Stellung nehmen in der Weise, wie sie der britisch-Außenminister gerade gegenüber Graf Czarnecki gemacht hätte. Nach seiner Meinung wäre es besser, die Konferenz nicht zu erwähnen, solange wie Italien die Angelegenheit noch mit Berlin diskutierte. Lord Halifax sagte, er würde dem Premierminister Graf Czarneckis Ansicht mitteilen, dass es besser wäre, den Vorschlag geheim zu halten, aber er selbst würde annehmen, dass es nicht unmöglich wäre, dass der Konferenzvorschlag in Paris durchsickern würde. Auf jeden Fall würde er, der Außenminister, selbst nicht gedacht haben, dass es irgendwelche Einwände gegen unsere offene Mitteilung, dass der Konferenzvorschlag gemacht worden wäre. Wir wären tatsächlich verpflichtet, unserem eigenen Volk die Lage ganz klar zu machen. Wenn wir es jedoch täten, würde es in einer zurückhaltenden Form geschehen, und wir würden nicht mehr sagen über Bedingungen betre den Rückzug der Truppen, als wir in der Warnung gesagt haben, die gestern Abend den Deutschen übermittelt wurde. Mit anderen Worten, wir verlangten nur die gleichen Bedingungen für die Wiederaufnahme der Verhandlungen. Das Gespräch endete dann damit, dass der Außenminister Graf Czarnö noch einmal bat, in Berlin sein Bestes zu tun. Gledwinczeb 156 Protokoll Sir Kadagans von dem Telefongespräch zwischen Premierminister Chamberlain und Ministerpräsident Daladier am Abend des 2. September 1939 21:50 aus DBFP 7 Nummer 740. Der Premierminister informierte Herrn Daladier, dass er die Ansichten seiner Regierung erhalten hätte hinsichtlich gewisser Fragen des Verfahrens, aber die Lage hier wäre sehr ernst. Es hatte eine ärgerliche Szene im Unterhaus gegeben, nachdem er seine Feststellung gemacht hatte, dass wir uns mit der französischen Regierung berieten über die Frage der Zeitgrenze, die Deutschland eingeräumt würde. Seine Kollegen im Kabinett wären auch verstört, weil in der Sitzung am Nachmittag beschlossen worden war, dass die Zeitgrenze zu Mitternacht verstrichen wäre. Aber in der Abwesenheit des französischen Vertreters wäre es ihm unmöglich gewesen, das im Hause zu sagen. Wenn die französische Regierung auf einer Zeitbegrenzung von 48 Stunden beginnend morgen Mittag bestehen sollte, würde es unmöglich sein, für die Regierung hier die Situation zu halten. Der Premierminister sagte, dass er völlig begriffe, dass es Frankreich wäre, das die Last des deutschen Angriffes tragen müsste, aber er wäre überzeugt, dass die Situation hier so wäre, dass irgendein Schritt heute Abend getan werden müsste. Er schlug als Kompromiss vor, dass wir verkünden sollten, dass die Botschafter instruiert worden wären, das Ultimatum morgen früh um 8 Uhr zu übergeben und dass, wenn die deutsche Regierung nicht die geforderte Versicherung morgen Mittag abgegeben hätte, wir uns als im Kriegszustand betrachten würden von dieser Stunde ab. Herr Daladier sagte, dass das französische Kabinett zusammengetreten sei nach der Sitzung der Kammer. Sie hätten während des Tages von Graf Czarnö eine Botschaft erhalten in Ausdrücken ähnlich denen, die Graf Czarnö an Lord Halifax G.I. richtet hatte. In dieser Botschaft hatte Graf Czarnö eine Fünf-Mächte-Konferenz vorgeschlagen als einen letzten Versuch, den Frieden zu erhalten. Die französische Regierung hatte gesagt, dass dies nicht erwogen werden könne, wenn nicht Deutschland zuerst das besetzte Gebiet räumte und die Lage wiederherstelle, wie sie G.I. Wesen war vor Beginn der Feindseligkeiten. Graf Czarnö bemerkte, dass immer noch eine Hoffnung auf deutsche Verständigung vorhanden sei, wenn wir unsere Demarsch bis morgen Mittag aufschieben könnten, und das französische Kabinett hatte diese Ansicht unterstützt. Wenn zwischen jetzt und morgen Mittag die deutsche Regierung eine Weigerung abgäbe, dann würde es möglich sein, ein Ultimatum an die deutsche Regierung zu richten. In diesem Falle, falls die britischen Bomber nicht bereit wären, sofort zu handeln, würde es für Frankreich besser sein, möglichst einige Stunden lang Angriffe auf die französischen Armeen zu verzögern. Über diesen Punkt sagte Herr Daladier, könne er am Telefon nichts Bestimmteres sagen. Es wurde vereinbart, die Unterhaltung in ungefähr einer Viertelstunde wieder aufzunehmen. 157 Antwort der Reichsregierung auf das britische Ultimatum. 3.9.1939 11:30 DWB 2 Nummer 479, die deutsche Reichsregierung hat das Ultimatum der britischen Regierung vom 3. September 1939 erhalten. Sie beehrt sich, darauf Folgendes zu erwidern, 1. Die deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk lehnen es ab, von der britischen Regierung ultimative Forderungen entgegenzunehmen, anzunehmen oder gar zu erfüllen. 2. Seit vielen Monaten herrscht an unserer Ostgrenze der tatsächliche Zustand des Krieges. Nachdem der Versailles-Vertrag Deutschland erst zerrissen hat, wurde allen deutschen Regierungen seitdem jede friedliche Regelung verweigert. Auch die nationalsozialistische Regierung hat nach den Jahren 1933 immer wieder versucht, auf dem Wege friedlicher Aushandlungen die schlimmsten Vergewaltigungen und Rechtsbrüche dieses Vertrages zu beseitigen. Es ist mit in erster Linie die britische Regierung gewesen, die durch ihr Intransigenzverhalten jede praktische Revision vereitelte. Ohne das Dazwischentreten der britischen Regierung wäre dessen sind sich die deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk bewusst zwischen Deutschland und Polen sicher eine vernünftige und beiden Seiten gerecht werdende Lösung gefunden worden. Denn Deutschland hatte nicht die Absicht oder die Forderung gestellt, Polen zu vernichten. Das Reich forderte nur die Revision jener Artikel des Versailles-Vertrages, die von einsichtsvollen Staatsmännern aller Völker schon zur Zeit der Abfassung dieses Diktates als für eine große Nation sowohl als für die gesamten politischen und wirtschaftlichen Interessen Osteuropas auf die Dauer als untragbar und damit unmöglich bezeichnet worden waren. Auch britische Staatsmänner erklärten die damals Deutschland aufgezwungene Lösung im Osten 300 als den Keim späterer Kriege. Diese Gefahr zu beseitigen, war der Wunsch aller deutschen Reichsregierungen und besonders die Absicht der neuen nationalsozialistischen Volksregierung. Diese friedliche Revision verhindert zu haben, ist die Schuld der britischen Kabinettspolitik. 3. Die britische Regierung hat ein einmaliger Vorgang in der Geschichte dem polnischen Staat eine Generalvollmacht erteilt für alle Handlungen gegen Deutschland, die dieser Staat etwa vorzunehmen beabsichtigen würde. Die britische Regierung sicherte der polnischen Regierung unter allen Umständen für den Fall, dass sich Deutschland gegen irgendeine Provokation oder einen Angriff zur Wehr setzen würde, ihre militärische Unterstützung zu. Daraufhin hat der polnische Terror gegen die in den einst von Deutschland weggerissenen Gebieten lebenden Deutschen sofort unerträgliche Formen angenommen. Die freie Stadt Danzig wurde gegen alle gesetzlichen Bestimmungen rechtswidrig behandelt, erst wirtschaftlich und zollpolitisch mit der Vernichtung bedroht und endlich militärisch zerniert und verkehrstechnisch abgedrosselt. Alle diese der britischen Regierung genau bekannten Verstöße gegen das Gesetz des Danziger Status wurden gebilligt und durch die ausgestellte Blankovollmacht an Polen gedeckt. Die deutsche Regierung hat, ergriffen von dem Leid der von Polen gequälten und unmenschlich misshandelten deutschen Bevölkerung, der noch 5 Monate lang geduldig zugesehen, ohne auch nur einmal gegen Polen eine ähnlich aggressive Handlung zu betätigen. Sie hat nur Polen gewarnt, dass diese Vorgänge auf die Dauer unerträglich sein würden und dass sie entschlossen sei, für den Fall, dass dieser Bevölkerung sonst keine Hilfe würde, zur Selbsthilfe zu schreiten. Alle diese Vorgänge waren der britischen Regierung auf das Genaueste bekannt. Es wäre ihr ein leichtes gewesen, ihren großen Einfluss in Warschau aufzubieten, um die dortigen Machthaber zu ermahnen, Gerechtigkeit und Menschlichkeit walten zu lassen und die bestehenden Verpflichtungen einzuhalten. Die britische Regierung hat dies nicht getan. Sie hat im Gegenteil unter stetiger Betonung ihrer Pflicht, Polen unter allen Umständen beizustehen, die polnische Regierung geradezu ermuntert, in ihren verbrecherischen, den Frieden Europas gefährdenden Verhalten fortzufahren. Die britische Regierung hat aus diesem Geiste heraus den Frieden Europas immer noch retten können, den Vorschlag Mussolinis zurückgewiesen, obwohl die deutsche Reichsregierung ihre Bereitwilligkeit erklärt hatte, darauf einzugehen. Die britische Regierung trägt daher die Verantwortung für all das Unglück und das Leid, das jetzt über viele Völker gekommen ist und kommen wird. 4. Nachdem alle Versuche, eine friedliche Lösung zu finden und abzuschließen, durch die Intransigenz der von England gedeckten polnischen Regierung unmöglich gemacht worden waren, nachdem die schon seit Monaten bestehenden bürgerkriegsähnlichen Zustände an der Ostgrenze des Reichs, ohne dass die britische Regierung etwas dagegen einzuwenden hätte, sich allmählich zu offenen Angriffen auf das Reichsgebiet verstärkten, hat sich die deutsche Reichsregierung entschlossen, dieser fortdauernden und für eine Großmacht unerträglichen Bedrohung des erst äußeren und dann endlich auch inneren Friedens des deutschen Volkes ein Ende zu bereiten, mit jenen Mitteln, die, nachdem die Regierungen der Demokratien alle anderen Revisionsmöglichkeiten praktisch sabotiert hatten, allein noch übrig bleiben, um die 300 eine Ruhe, die Sicherheit und die Ehre des Deutschen Reiches zu verteidigen. Sie hat auf die letzten, das Reichsgebiet bedrohenden Angriffe der Polen mit gleichen Maßnahmen geantwortet. Die deutsche Reichsregierung ist nicht gewillt, infolge irgendwelcher britischer Absichten oder Verpflichtungen im Osten Zustände zu dulden, die jenen gleichen, wie wir sie in dem unter britischem Protektorat stehenden Palästina vorfinden. Das deutsche Volk aber ist vor allem nicht gewillt, sich von Polen misshandeln zu lassen. 5. Die deutsche Reichsregierung lehnt daher die Versuche, durch eine ultimative Forderung Deutschland zu zwingen, seine zum Schutze des Reiches angetretene Wehrmacht wieder zurückzurufen und damit die alte Unruhe und das alte Unrecht erneut hinzunehmen, ab. Die Drohung, Deutschland ansonsten im Kriege zu bekämpfen, entspricht der seit Jahren proklamierten Absicht zahlreicher britischer Politiker. Die deutsche Reichsregierung und das deutsche Volk haben dem englischen Volk unzählige Male versichert, wie sehr sie eine Verständigung, ja eine engste Freundschaft mit ihm wünschen. Wenn die britische Regierung diese Angebote bisher immer ablehnte und nunmehr mit einer offenen Kriegsdrohung beantwortet, ist dies nicht Schuld des deutschen Volkes und seiner Regierung, sondern ausschließlich des britischen Kabinetts bzw. jener Männer, die seit Jahren die Vernichtung und Ausrottung des deutschen Volkes predigen. Das deutsche Volk und seine Regierung haben nicht wie Großbritannien die Absicht, die Welt zu beherrschen, aber sie sind entschlossen, ihre eigene Freiheit, ihre Unabhängigkeit und vor allem ihr Leben zu verteidigen. Die im Auftrag der britischen Regierung von Herrn King Hull uns mitgeteilte Absicht, das deutsche Volk noch mehr zu vernichten als durch den Versailles-Vertrag, nehmen wir zur Kenntnis und werden daher jede Angriffshandlung Englands mit den Gleidin-Waffen und in der gleichen Form beantworten. Berlin, den 3. September 1939 158 Auszug aus der Weisung Adolf Hitlers betreffend die Kriegsführung im Westen vom 3. September 1939 Adab BD. 7 Nummer 576 Geheime Kommandos Ache Chefsache nur durch Offizier OKWWFA Nummer 17539 GK Chefs. LI Berlin, den 3. September 1939 8 Ausfertigungen 2. Ausfertigung Weisung Nummer 2 für die Kriegsführung 1. Nach Erklärung des Kriegszustandes durch die englische Regierung hat die englische Admiralität am 3.9.1939, 11:17 die Anweisung zur Eröffnung der Feindseligkeiten gegeben. Frankreich hat die Erklärung abgegeben, dass es sich ab 3.9.1939, 17 Uhr im Kriegszustand mit Deutschland befinden wird. 2. Das Ziel der deutschen Kriegsführung bleibt zunächst die schnelle siegreiche Beendigung der Operationen gegen Polen. 302 Eine Überführung nennenswerter Kräfte vom Osten nach dem Westen bleibt meiner Entscheidung vorbehalten. 3. Die Grundsätze für die Kriegsführung im Westen gemäß Weisung Nummer 1 bleiben aufrechterhalten. Nach der nunmehr angekündigten Eröffnung der Feindseligkeiten durch England und der Erklärung des Kriegszustandes durch Frankreich ergeben sich nachstehende Folgerungen: a. Gegenüber England, Kriegsmarineangriffshandlungen sind freigegeben. Der Handelskrieg ist vorläufig auch von den U-Booten nach Prisenordnung zu führen. Die Verschärfung bis zur Erklärung von Gefahrenzonen ist vorzubereiten. Das Inkrafttreten von Verschärfungen behalte ich mir vor. Luftwaffe-Angriffshandlungen gegen englische Seestreitkräfte in Kriegshäfen und auf freier See, einschließend Kanal, sowie gegen einwandfrei erkannte Truppentransporte sind erst dann freizugeben, wenn entsprechende englische Angriffsmaßnahmen zur Luft gegen gleiche Ziele erfolgt sind und besonders günstige Erfolgsaussichten vorliegen. Das gleiche gilt für den Einsatz der Marinefliegerverbände. Angriffe gegen das englische Mutterland und Handelsschiffe behalte ich mir vor. B. Gegenüber Frankreich, her im Westen ist die Eröffnung der Feindseligkeiten dem Gegner zu überlassen. Über Verstärkung des Westheeres aus den noch verfügbaren Kräften entscheidet der OB. Die H-Luftwaffe gegen Frankreich sind Angriffshandlungen nur nach Eröffnung entsprechender französischer Angriffe gegen deutsches Gebiet freizugeben. Als Richtlinie gilt hierbei, die Eröffnung des Luftkrieges nicht durch die deutschen Maßnahmen hervorzurufen. Die Umstellung der gesamten Wirtschaft auf die Kriegswirtschaft ist angeordnet. Weitere Mobilmachungsmaßnahmen im zivilen Bereich werden auf Antrag der obersten Reichsbehörde durch das Oberkommando der Wehrmacht ausgelöst werden. Adolf Hitler.